Sein graues Haar hing ihm über das Gesicht herab, und dieses Gesicht war feuerrot vor Aufregung und Wut. Ich hatte keine Zeit, meine zweite Pistole zu versuchen, übrigens auch nicht viel Lust dazu, denn ich war überzeugt, dass sie nicht losgehen würde. So viel sah ich deutlich. Ich durfte nicht einfach vor ihm davonlaufen, denn er würde mich bald am Bug in der Ecke gehabt haben, wie er mich soeben am Stern schon in der Klemme gehabt hatte. Sobald dies geschah, würden 9 oder 10 Zoll kaltes Eisen meine letzte Erfahrung diesseits der Ewigkeit gewesen sein. Ich legte meine Hände flach gegen den Hauptmast, der recht dick war, und wartete mit straff gespannten Nerven. Er merkte sofort meine Absicht und blieb ebenfalls stehen. Ein paar Augenblicke vergingen mit Finden von seiner Seite und mit entsprechenden Bewegungen von der meinigen. Es war ein Spiel, wie ich es zu Hause unter den Felsen an der Bucht oft gespielt hatte, aber ganz gewiss niemals mit einem so wild klopfenden Herzen wie diesmal. Indessen, es war, wie gesagt, ein Knabenspiel, und ich dachte, ich könnte es darin wohl gegen einen ältlichen Seemann mit einem verwundeten Bein aufnehmen. Mein Mut war inzwischen so gewachsen, dass ich mir sogar ein paar blitzschnelle Gedanken an den mutmaßlichen Ausgang erlaubte. Da sah ich allerdings, dass ich dieses Ende noch länger hinausziehen könnte, dass ich aber kaum eine Hoffnung hätte, schließlich mit heiler Haut davonzukommen. Während nun die Dinge so standen, stieß plötzlich die Hispaniola auf den Strand. Sie bekam einen Ruck, streifte einen Augenblick knirschend über den Sand und legte sich dann blitzschnell nach Backbord über, bis das Deck einen Winkel von 45 Grad bildete. Eine gute Menge Wasser drang durch die Speigatten ein und bildete eine Lache zwischen Deck und Schanzkleidung. Wir verloren beide den Halt und rollten fast gleichzeitig in die Speigatten hinein, hinter uns her der tote Pirat mit der roten Mütze. Wir waren einander so nah, dass mein Kopf an den Fuß des Schaluppmeisters anschlug. Ich bekam einen Stoß, dass meine Zähne klapperten. Trotz diesem Stoß war ich aber zuerst wieder auf den Beinen, denn Hans musste sich erst von der Leiche losmachen. Infolge der schrägen Lage des Schiffes konnte ich auf dem Deck nicht mehr laufen. Ich musste einen anderen Rettungsweg finden, und zwar augenblicklich, denn mein Feind war unmittelbar bei mir. Schnell wie ein Gedanke sprang ich in die Besanwanden hinein, klomm Hand über Hand hinauf, ohne einen Atemzug zu tun, bis ich auf der Raa saß. Meine Schnelligkeit hatte mich gerettet, denn während ich hinaufkletterte, war Israels Dolch keinen halben Fuß unter mir vorbeigefahren, und da stand nun Israel Hans mit offenem Munde und sah zu mir hinauf, ein Bild der Überraschung und Enttäuschung. Da ich jetzt einen Augenblick Zeit hatte, so schüttete ich unverzüglich neues Pulver auf die Pfanne meiner Pistole. Nachdem ich auf diese Weise eine Schuss fertig gemacht hatte, lud ich zur größeren Sicherheit die andere ganz frisch, nachdem ich die alte Ladung herausgezogen hatte. Als Hans dies sah, begann er zu merken, dass das Blatt sich gewandt hatte. Nach einem kurzen Zögern kletterte er selber schwerfällig, den Dolch zwischen den Zähnen, die Wanden hinauf. Es ging langsam, er hatte offenbar viele Schmerzen. Mit lautem Stöhnen zog er sein verwundetes Bein nach. Ich hatte in aller Ruhe meine Pistolen geladen, bevor er den dritten Teil der Strecke zurückgelegt hatte. Dann nahm ich eine Pistole in jeder Hand und rief ihm zu: »Noch einen Schritt näher, Herr Hans, und ich schieße Ihnen eine Kugel vor den Kopf.« »Tote Hunde beißen nicht, wissen Sie?« setzte ich mit einem irren Kichern hinzu. Er machte sofort Halt. Ich konnte ihm am Gesicht ansehen, dass er zu denken versuchte, und das ging so langsam und machte ihm offenbar solche Mühe, dass ich in dem Gefühl meiner Sicherheit laut auflachte. Er schluckte ein paar Mal, und ich sah ihm an seinem verdutzten Gesicht an, dass er etwas sagen wollte. Um sprechen zu können, musste er den Dolch aus dem Munde nehmen, sonst aber rührte er kein Glied. Endlich sagte er: »Jim, ich rechne, wir haben uns alle beide festgefahren, du und ich, und werden einen Vergleich schließen müssen. Ich hätte dich gekriegt, wenn nicht der Stoß gekommen wäre, aber ich habe ja nun mal kein Glück. Und ich rechne, ich werde die Flagge streichen müssen, und das ist ein hartes Ding, Für einen alten, seebefahrenen Schaluppmeister, einem Jüngelchen gegenüber, wie du's bist, Jim.« Seine Worte waren für mich eine Wonne, und ich lächelte und war so eitel wie ein Hahn auf einer Gartenmauer. Da warf er plötzlich seine rechte Hand über die Schulter. Etwas schwirrte wie ein Pfeil durch die Luft. Ich fühlte einen Schlag und dann einen scharfen Schmerz, und siehe, ich war mit der Schulter an den Mast gespießt. In dem fürchterlichen Schmerz und in der Überraschung des Augenblicks, ich kann kaum sagen, dass ich es mit freiem Willen tat, und sicherlich habe ich nicht gezielt, gingen meine beiden Pistolen los, und beide fielen mir aus den Händen. Sie fielen nicht allein. Mit einem erstickten Schrei ließ der Schaluppmeister die Wanten los und stürzte rücklings ins Wasser.